Kapitel 15. Das verschwundene Grab. In Halle rauchten derweil die Köpfe. Wie gräbt man etwas aus, das verschwunden ist? Die im Kurpark von Bad Dürrenberg geborgenen Erdblöcke enthielten ein bereits geborgenes Grab. Ein wiederverfülltes Nichts. Es ging also um eine Ausgrabung der Ausgrabung, um Archäologie im Quadrat. Immerhin vollzog sich das unter äußerlich angenehmen Bedingungen. Die Blöcke waren ins Zentraldepot transportiert worden, wo in einer wohltemperierten Industriehalle die archäologische Feinarbeit begann, ganz ohne Regen, Kälte oder sengende Sonne. Trotzdem geriet das Ausgrabungsteam unter der Leitung Andreas Siegels ordentlich ins Schwitzen. Der archäologische Normalfall ist trivial gesprochen, man hat etwas, das man zumindest ansatzweise sehen kann. Ob durch Zufall gefunden oder gezielt danach gesucht, im Boden liegt ein Grab, ein Waffenhort oder eine Jagdstation. Das lässt sich dann in der Regel von oben nach unten Schicht um Schicht freilegen. Im Fall des Dürrenberger Grabes hatte man aber nichts mehr. Es war schon 1934 entdeckt, ausgegraben und anschließend wieder verfüllt worden. Der eine Teil, jener, durch den die Wasserleitung des Springbrunnens lief, war gar nicht mehr existent. Der andere Teil nie von oben geöffnet worden, weil das Grab von der Seite her aus dem Leitungskanal geborgen worden war. Um sicherzustellen, dass sich nicht vielleicht doch durch Bodenverfärbungen ein Hinweis auf die Grabgrube fände, trug die Archäologin Merle Scheunchen vorsichtig noch einmal 2,5 cm von der obersten Schicht ab. Doch zu erkennen war immer noch nichts. Wie und was soll man da graben?